Ich mich mit Leder zu und legte mich mit dir zu. Jeden Abend ins gemachte Bett, das Schlafzimmer war sehr adrett. Mein Herz, das hat ein Mensch erobert, auch ich blieb von der Liebe nicht verschont. Er vermochte es, mich zu verzaubern, und dann stand die Zeit still. Ja, ich will. Stille umspielt dein Antlitz, ich versuche meine Augen wach zu halten, doch sie werden zu einem Schlitz. Du sprichst zu mir, doch ich verstehe dich nicht mehr, ich höre dich nicht mehr. Deine Worte umschmeicheln mein Ohr, deine drei Worte, ich dich erhoff. Dann eines Tages liest du mich allein. Die Liebe lässt mich allein, sie ließ dich gehen. Still umsäumt mein Wesen auf dem Tisch dein Abschiedsbrief. Ich kann ihn nicht mehr lesen, zu viele Tränen habe ich geweint, die allesamt über deine Zeilen liefen. Versuche mich zu halten an den Erinnerungen, an die Zeiten, die ich mit dir auf diesem Planeten verlebt hatte. Doch ich war noch lange nicht fertig, so viele Wünsche bleiben bestehen. Mein Leiden so elendig, kann mein Spiegelbild nicht mehr sehen. Du liest mich allein, wo bist du? Die Liebe lässt mich allein. Ich hasse den Sonnenschein, er erinnert mich an dich. Ich vermisse dich, ich vermisse dein Gesicht. Nicht mehr, ich erinnere mich an dein Gesicht, ich möchte dich zurück. Ich erinnere mich an unsere Zeit, die wir auf diesem Planeten verlebten. Ich wünsche mir hiermit eines, dass wir wieder glücklich sind. Die Liebe ließ mich alleine, du liest es nicht. Ich möchte wieder bei dir sein, mit dir lieg ich gern im Sonnenschein. Mit dir lege ich mich unter Mond und Sterne. Für dich lass ich die Liebe allein. Für dich liebe ich nur noch dich allein. Für dich bin ich alles, was du wünschst. Für dich baue ich eine neue Welt. Für dich allein baue ich einen neuen Kosmos.